Der Blinde und der Lahme aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Blinde und der Lahme. Von ungefähr muß einen Blinden ein Lahmer auf der Straße finden, und jener hofft schon freudenvoll, daß ihn der andere leiten soll. Dir, spricht der Lahme, beizustehn, ich armer Mann kann selbst nicht gehen. Doch scheint's, daß du zu einer Last noch sehr gesunde Schultern hast. Entschließe dich, mich fortzutragen, so will ich dir die Stege sagen. So wird dein starker Fuß mein Bein, mein helles Auge deines sein. Der Lahme hängt mit seinen Krücken sich auf des Blinden breiten Rücken. Vereint wirkt also dieses Paar, was einzeln keinem möglich war. Du hast das nicht, was andre haben, und andern mangeln deine Gaben. Aus dieser Unvollkommenheit entspringet die Geselligkeit. Wenn jenem nicht die Gabe fehlte, die die Natur für mich erwählte, so würd er nur für sich allein und nicht für mich bekümmert sein. Beschwer die Götter nicht mit Klagen, der Vorteil, den sie dir versagen und jenem schenken, wird gemein, wir dürfen nur gesellig sein. Ende von Der Blinde und der Lahme. Aufgenommen von Sonja.